Kundgabe 974a. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.06.1939. Unvergänglichkeit, Ewigkeit, Selbstmord. Das Problem der Unvergänglichkeit, der Ewigkeitsbegriff, ist vom Menschen nicht zu lösen, denn er fasset verstandesmäßig nicht etwas, was über irdische Begriffe hinausragt einerseits. Andererseits ist ihm aber auch geistig keine Erklärung zu geben, die hinreichend wäre zum Verständnis dessen. Erst das Eingehen in Lichtregionen gibt dem Wesen teilweise Aufschluss. Es bleibt ihm jedoch auch dann noch ein Problem, das gleich der ewigen Gottheit niemals restlos gelöst und begriffen werden kann. Dies muss vorausgesetzt werden, um das Nachfolgende verständlich zu machen. In Zeiten geistiger Not fühlen sich die Menschen versucht zu glauben, ihrem Leben und somit ihrem Sein ein Ende setzen zu können nach Belieben. Weil sie einen begrenzten Zeitraum nur zu existieren glauben und also auch diesen abzukürzen, sich für berechtigt und befähigt halten. Denn es fehlt ihnen einfach das Verständnis für die Unvergänglichkeit, für einen unbegrenzten Zeitraum, für die Ewigkeit. Dass sie nimmer aufhören zu sein, ist ihnen nichts Beweisbares. Aber der Gedanke viel angenehmer, das Leben einmal beendet zu wissen. Und es hat der Mensch wohl mitunter ein Unbehagen vor dem zeitlichen Ende, findet sich aber mit diesem Gedanken eher ab als mit dem eines Weiterlebens nach dem Tode, weil er alles auf Erden als zeitlich begrenzt erkannt hat und daher niemals an eine Unvergänglichkeit seines Ichs glauben will und kann. Einem solchen Menschen dann den Begriff ewig klarmachen zu wollen, wäre einfach unmöglich. Der Gedanke, dass etwas, was mit ihm in engstem Zusammenhang steht, niemals aufhören soll zu sein, belastet ihn und weckt in ihm das Verantwortungsgefühl. Denn es ist begreiflicherweise das Leben ganz anders anzusehen, sobald mit einem ständigen Bestehen gerechnet werden muss. Unterbrechung.